Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. 22 Uhr auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer in Berlin auf der 88,4 und rund um Brandenburg und in Brandenburg auf der 90,7 Megahertz. Heute hier eine spezielle Ausgabe von Radioaktiv Berlin zum Thema Forensik und Psychiatrie. Am Mikrofon begrüßt euch Markus. Heute in der Sendung... Im Oktober 2019 gab es in Berlin am Mehringhof in der Schule für Erwachsenenbildung die Anti-Knast-Tage. Dort auch ein Vortrag über Forensik und Psychiatrie, über die Zwangsmaßnahmen, über die Gewalt, die Menschen angetan wird, über die Einstufung. Und ich will gar nicht viel Umschweife machen, sondern euch sagen, diesen Vortrag könnt ihr jetzt hören. Wir haben ihn in zwei Teile geteilt, sodass etwas Musik dazwischen ist und man Zeit hat, vielleicht über das Gehörte nachzudenken. Los geht's! Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. O. O. Oh, oh. Ich bin Juli, ich freue mich total, dass hier so viele Menschen sind, weil ich immer das Gefühl habe, dass auch in diesen herrschaftskritischen Diskursen oder so eigentlich Psychiatrie eine sehr marginale Rolle spielt und so während der Knast irgendwie für viele offen irgendwie ein scheiß Organ ist oder ein Herrschaftsorgan ist, dass bei Psychiatrie halt sehr viel verdeckter funktioniert. Und der Psychiatrie gegenüber sehr viel Legitimation selbst, also in sehr breiter Öffentlichkeit, aber auch irgendwie so in linken Diskursen zugesprochen wird. Und ich finde es halt immer total wichtig, so Anti-Knast und Anti-Psychiatrie-Kämpfe oder so zusammen zu verbinden. Und ich würde sagen, so Anti-Psychiatrie-Diskurse sind halt super marginal vorhanden in Deutschland, ist in Amerika auf jeden Fall ein bisschen anders. Ich habe mich viele Jahre so mit Psychiatriekritik beschäftigt und war so in psychiatriekritischen Gruppen aktiv. Fand das aber halt auch in so einer linken Blase immer relativ schwierig, weil es irgendwie wenig Solidarität gab, was in Berlin vielleicht ein bisschen anders ist, aber in anderen Städten auf jeden Fall schwierig. Mir war es dann halt irgendwie wichtig, auch viel so mit den Institutionen zu tun zu haben und habe so versucht, irgendwie in Psychiatrien, haben wir so in der forensischen Psychiatrie in Bremen so viel mit Inhaftierten gearbeitet und versucht, so Beschwerden zu evaluieren und Beschwerden aufgenommen. Dann war ich so Patientenfürsprecherin, also richtig offizielles Pseudo-Organ für Beschwerden, was völlig absurd ist, oder arbeite auch in einer Besuchskommission, was halt so auch die staatliche Kommission ist, die eigentlich gegen Menschenrechtsverletzungen in Psychiatrien, naja, ist völlig übertrieben, aber sozusagen guckt, ob gesetzlich gearbeitet wird oder so. Aber es ist halt einfach, werde ich auch später kurz was zu sagen, für mich so völlige Feigenblattorganisationen oder eigentlich sind Psychiatrien irgendwie völlig rechtsfreie Räume. So. Genau, ich will so ganz kurz über das psychiatrische System reden oder so und das ist für mich halt irgendwie sehr viel mehr als einfach irgendwie die Klinik oder da, wo Leute eingesperrt sind, weil es ja auch einfach einen riesigen ambulanten Sektor gibt oder also ganz, ganz viele Menschen, die unter gesetzlicher Betreuung stehen, die alle keinen sozusagen freien Willen abgesprochen bekommen haben. Genau, so ein bisschen auf Arten der Unterbringung, ambulante Psychiatrie, ein bisschen über Forensik reden. Auch ein bisschen, was es für Auswege geben kann oder was es so braucht vielleicht. Ich finde halt Psychiatrie per se ein gefährliches Herrschaftsorgan und kommt halt so getarnt als Hilfeorganisation. Aber ist letztendlich befugt, Menschen halt komplett Menschenrechte abzuerkennen. Und über Pathologie gibt es da halt einfach keine Sicherheiten. Also selbst im Gefängnis gibt es noch... die auch umgangen werden können, irgendwie Gesetzgebung, die sehr viel definierter sind, weil über Pathologie kann man ja immer mit Selbst- und Fremdgefährdung agieren oder kann man halt immer was behaupten und es gibt halt einfach gar keine Regeln mehr. Generell ist es halt so strukturelle Abläufe, die für mich schon an sich irgendwie gewalttätig sind und dass in Psychiatrien, wo Menschen ja auch irgendwie in Krisen hingehen, freiwillig oder nicht freiwillig, eigentlich so ein Klima herrscht, wo irgendwie kaum sich den Menschen gewidmet wird oder wo kaum irgendwie für mich sowas wie Heilung oder so entstehen kann. Das ist halt eine super pathologische, defizitäre Sicht, die halt wenig mit der Komplexität von so einer Menschenlebenswelt irgendwie zu tun hat. Und Psychiatrien arbeiten ja hauptwiegend mit Medikamenten, also es geht auch viel um Einsperren, und mit Medikamenten, die dann Menschen gesund machen sollen und heftige Nebenwirkungen haben, teilweise tödlich sind. Und wer sozusagen nicht freiwillig da mitmacht, gerät halt ganz schnell in so Zwangskontexte. So. Also auch, dass eine freiwillige Unterbringung in eine Zwangsunterbringung sich verschieben kann. Ich finde halt irgendwie so, die Psychiatrie hat halt so ein Monopol über Gesundheit, über Normierung und so. Und halt nur, weil es so wenig anderes gibt, ist es irgendwie überhaupt kein Grund, der Psychiatrie so einen großen Stellenwert zu geben oder zu legitimieren, dass sie macht, was sie machen kann. Genau. Und was halt für mich so ein wesentlicher Punkt ist, auch gerade wenn man so herrschaftskritisch daran geht, dass über Pathologie halt soziale Verhältnisse einfach individualisiert werden oder dass sozusagen Menschen leiden an Armut, Menschen haben Probleme in dieser Welt oder leiden an Gewalt und die Folgen davon werden halt irgendwie in der Psychiatrie behandelt, aber individualisiert. Also die Menschen haben dann halt ein Trauma nach einer Vergewaltigung oder vermeintlich haben ja eh alle Frauen ein Trauma, nachdem sie vergewaltigt wurden, was ja auch absurd ist. Aber auf jeden Fall werden die Folgen von ganz vielen Gewaltverhältnissen, die in der Gesellschaft vorherrschen, behandelt. Also dass das in Diagnosen benannt wird oder dass halt sozusagen dein Leiden oder deine Probleme oder was du hast halt einen Namen bekommen, indem du halt depressiv bist, indem du wie schizophren agierst oder so. Also indem das halt benannt wird als irgendwas, was für dich vielleicht gar nicht richtig ist oder so. Oder vielleicht auch du das annimmst und weißt, ach okay, deshalb funktioniere ich nicht oder so. Aber auf jeden Fall sind das ja sehr oberflächliche, nach Symptomen benannte Sachen, die dann irgendwie sagen, wer du bist oder so. Oder dich auch diskriminieren oder so, weil du dann auf dieses Defizitäre so nur noch betrachtet wirst oder so. Oder du eine Komplexität so verlierst. Ja, in Deutschland sind 1,3 Millionen Menschen unter gesetzlicher Betreuung. So. Ist halt auch ein riesiger Markt, wo einfach Betreuerinnen oder so ein ganzes System Geld verdient. Auch sehr viele Menschen davon irgendwie Medikamente bekommen. Es gibt jährlich 1 Million Psychiatrieaufenthalte in Deutschland. Und davon sind mehr als 200.000 unfreiwillig, also als Zwangseinweisung. Die Zahlen steigen halt an, so, weil es wird ja auch immer gesagt, dass eigentlich so Betten abgebaut werden. Aber es bedeutet auch nur, dass Leute öfters wieder eingewiesen werden. Oder, also dass es einfach unglaublich viele verschiedene Arten von Betreuungsformen auch gibt. So. In der Forensik auch, da steigen die Zahlen auch richtig heftig an. So. Genau, zu Forensik erzähle ich euch später noch was. Dann, also ich wollte so ganz kurz darauf eingehen, was eigentlich Diagnosen auch bringen oder also was das bedeutet. So. Bedeutet ja, dass irgendwie ein Mensch bewertet wird, also dass Wahrnehmung bewertet wird, dass Denken und Fühlen bewertet wird, also dass es in so eine Form gedrückt wird. Also Emotionen normiert werden oder auch, also das kann man eigentlich weiterführen, also Arbeitsfähigkeit, bist du arbeitsfähig oder nicht? Also es gibt immer eine Norm und die ist halt festgelegt. Und wer da raus ist, ist dann krank. Also um es jetzt so ganz vereinfacht zu sagen, Sexualität wird normiert oder sowas. Und es wird halt auch eine Hierarchie zwischen diesen ganzen Sachen erstellt. Also sozusagen ist nicht jede Emotion gleichberechtigt, ist nicht jedes Leiden gleichberechtigt. So, es kriegt dann halt über Pathologie erstmal diesen Namen oder so. Oder also so zum Beispiel ein Beispiel von Schizophrenie oder psychotischen Erkrankungen, dass halt irgendwie das eigene Fühlen, das eigene Denken, die eigene Wahrnehmung einem abgesprochen wird, weil es ja nicht mehr richtig ist. Es hat ja nichts mit der Realität zu tun. Und das ist auch eine philosophische Frage, was die eigene Realität ist oder sowas. Aber auf jeden Fall ist es halt in starre Gesellschaftsgerüste, was da noch zugehört und was da nicht mehr zugehört. Oder Borderline als zum Beispiel, dass Menschen instabil sind. Also Instabilität generell festzulegen, also es ist einfach eine Diagnose, die so viel vergeben wird, also das Leben ist widersprüchlich, das Leben ist vielschichtig und sozusagen ist das halt auch ein starres Konzept, was alles, was da rausfällt, irgendwie Namen gibt. Genau, oder wenn man sich zum Thema Selbstverletzung halt anguckt, so die Selbstverletzungen oder Selbstverletzungen sind in unserer Gesellschaft unglaublich groß, man muss sich nur angucken, was Rauchen oder Alkohol oder verschiedene Arten von Selbstverletzungen betrifft, aber die zählen halt nicht so, wie wenn man sich zum Beispiel schneidet oder bestimmte Selbstverletzung bei sich anwendet. So. Und das ist ja alles, was in diesem Diagnosenkontext irgendwie eine große Rolle spielt, wie was bewertet wird. Und das ist halt von der Gesellschaft festgelegt oder von letztendlich so Staat, Gesellschaft. So. Das sind halt, und das ist halt auch krass, wie weit es in der Gesellschaft wirkt, dass Menschen selber das annehmen. Also man kann eh Psychiatrie und Gesellschaft irgendwie nicht voneinander trennen. Also die Zwänge wirken ja in uns weiter fort, dass auch Menschen sich selbst pathologisieren oder Menschen, andere Menschen pathologisieren. Von daher spielt auch immer dieses psychiatrische Wahrheiten und Wissen so auch in Freundeskreisen oder in so ganz vielen heftig runtergebrochenen Räumen noch eine sehr, sehr große Rolle. Und weiß ich nicht, da will ich immer dazu appellieren, wie wir selber mit uns umgehen oder wie wir selber auch Krisen oder so von Menschen, die wir kennen, bewerten oder sowas. Oder so. Gerade beim Thema Suizidalität kenne ich das halt viel, dass also dann spätestens müssen Menschen dann doch in die Psychiatrie oder so und erleben dort halt irgendwas, was nicht förderlich ist, irgendwie um zu heilen. So. Oder was halt gesellschaftlich auch so kultiviert ist, sind halt so Sprachverbote über bestimmte Sachen. Also auch das ist gerade, wenn Leute so pseudomäßig so eine Borderline-Persönlichkeit haben, dürfen sie zum Beispiel in der Psychiatrie sehr oft untereinander nicht über ihre Empfinden oder über ihre Gefühle reden, weil sie sich vermeintlich gegenseitig runterziehen und so. Aber das kann man ja auch nicht pauschalisieren, dass es nicht Menschen bestärkt, wenn sie miteinander reden. Und das Gleiche ist auch beim Thema Suizidalität, dass Menschen eigentlich in der Gesellschaft sowie in der Psychiatrie irgendwie also so ein Verbot herrscht, darüber zu reden, weil wer über Suizidalität redet, meint es halt eh nicht ernst. Das ist ja auch so ein weit verbreiteter Satz so. Wer sich wirklich töten möchte, wird es nicht sagen. Oder ja, also dass man in Gefahr läuft, irgendwie zwangseingewiesen zu werden oder so. Und dass das ja eigentlich auch das Gefährliche ist, dass Menschen gar nicht mehr offen reden dürfen über das, was sie fühlen oder was bei ihnen so ist. Dann noch was ich auch immer spannend finde, was in der Gesellschaft wie in Psychiatrien wirkt, dieses so Fürsorgetechniken, die ganz oft auf so Beruhigung, Akzeptanz und so ausgelegt sind, statt irgendwie sich mit den gesellschaftlichen Verhältnissen auseinanderzusetzen, wütend zu sein und alles zum Einbruch bringen zu wollen. Das finde ich auch so unglaublich markant. Das ist immer sehr viel um, komm mal runter, komm mal klar, find mal in dir die Fehler oder auch dieses, find Liebe in dir selber, komm mal mit dir selber klar. Und gleichzeitig leben wir in einer unglaublich gewalttätigen Gesellschaft, wo es irgendwie völlig absurd ist, dass man die Sachen alle in sich selbst finden soll, muss, während die Gesellschaft einfach die gar nicht parat hält. So. Genau, das ist ein bisschen so zum Background, warum ich überhaupt so eine Art von Pathologie oder so total schwierig finde und die sich so verselbstständigt, auch im Zwischenmenschlichen. Genau, so Arten der Unterbringung. Also es gibt halt so drei Wege, wie man irgendwie so eingewiesen wird. Das ist einmal die öffentlich-rechtliche Unterbringung über psychisch Krankengesetze, die sind so bundesländerabhängig und wurden jetzt auch in vielen Bundesländern, also in Bayern, in NRW, so neu novelliert. Und da gab es teilweise so krasse Forderungen, dass irgendwie Akten von Menschen, die in der Psychiatrie waren, 5 Jahre gespeichert werden, dass sie teilweise die Polizei darauf zugreifen sollte oder so. Also da wurden einige Sachen jetzt gekippt. Aber auf jeden Fall gehen psychisch Krankengesetze so weit, dass sie halt Menschen mit irgendwelchen Krisen voll als Gefährderin bewerten wollten oder es teilweise auch tun. Und also sozusagen mit, also öffentlich-rechtlich, das bedeutet dann halt Gefahr für sich oder Gefahr für andere. Kannst du halt in Wohnung stürmen oder kannst deine Wohnung räumen lassen, Leute zwangseinweisen lassen. Und das ist ja ein völlig breites Feld, was für sich selbst gefährdend ist oder was für andere gefährdend ist. Also es gibt ja da also keine Definition wirklich für, wie es ausgelegt wird. Dann gibt es halt das Betreuungsrecht. Das ist letztendlich halt irgendwie ähnlich, wenn irgendwie eine Gefahr für sich oder für andere besteht oder Gefahr für Leben und Tod. Und da ist halt viel dieses, dass der natürliche Wille vom freien Willen unterschieden wird. Also der freie Wille ist natürlich unantastbar von Menschen, aber dann wird halt unterstellt, dass der natürliche Wille, sozusagen, wenn man nicht das, also wenn man was macht, was vermeintlich für andere Menschen gefährlich ist, der natürliche Wille einen abgesprochen wird, dass man dann halt eingewiesen werden kann. Genau, der dritte Weg ist halt über Strafrecht. Das sind dann halt Paragraph 63, der ja irgendwie von 1934 fortwährend besteht, auch nicht wirklich verändert wurde. Und das heißt halt Sicherung und Besserung. Genau, der ist unbegrenzt, also man kann Menschen unbegrenzt in Forensiken unterbringen. Und da gibt es dann noch Paragraph 64, der dann für, wenn jemand was mit Drogen, also sozusagen Sucht und Unterbringung, also Straftat im Kontext von Sucht erfolgt ist, vermeintlicher Sucht. Genau, und da gehören dann die Paragraphen 20 und 21 dazu, ob jemand schuldfähig ist oder teilschuldfähig ist. So, das ist dann halt alle Leute, die in der Forensik untergebracht werden. Und da ist es im Moment auch so, dass unglaublich viele Menschen einfach in der U-Haft festhängen, die total krass ist, weil die eigentlich permanent auf Isolationsstationen erfolgt, wo Menschen überhaupt keine Rechte haben, keine eigenen Sachen haben und einfach eingespeist werden in so eine Forensik und da auch länger, teilweise jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr sind, irgendwie zu sehr, sehr krassen eigentlich Isolationsbedingungen. So. Die Psychiatrie verstößt halt irgendwie permanent und richtig heftig gegen Menschenrechte und da könnte man jetzt immer einzelne Gesetze, so wie Menschenwürde ist unantastbar oder so, durchgehen und überall verstößt halt die Psychiatrie dagegen. Es gibt natürlich viele Menschen, die da auch freiwillig hingehen, aber ich finde selbst diese Freiwilligkeit sehr widersprüchlich, weil es einfach so unglaublich wenige Selbsthilfestrukturen oder eigene Strukturen gibt, irgendwie auch aus dem linken Spektrum oder so und auch ganz viele Selbsthilfestrukturen aus der Psychiatrie oder vom Gesundheitssystem finanziert werden und es einfach unglaublich wenig unabhängige Sachen gibt. Und auch selbst wenn man sich zum Beispiel vorher mal ambulant irgendwie in eine Therapie geht, also jetzt keine Psychotherapie, aber in so ambulante Psychiatriesysteme, ist das halt sozusagen, es wird ja immer in der Krankenakte stehen, also später eine Gefahr, dass man später eher zwangseingewiesen wird. So. Also Psychiatrie ist einfach unglaublich krass. So. Genau, auf jeden Fall gibt es ja so eine Anti-Folter-Konvention und danach ist halt irgendwie jede Handlung, die gegen eine Person vorsätzlich vollzogen wird und ihr dabei Leiden zugefügt wird. Ich will das jetzt nicht alles vorlesen. Auf jeden Fall nach dieser Antifolterkonvention ist halt alles vorsätzliche, zwanghafte Handlung gegen einen Menschen Folter. Genau, und die Psychiatrie ist sozusagen foltert. Dann gibt es so eine UN-Behindertenrechtskonvention, die ist seit 2009 gültig und die setzt sich halt dafür ein, dass eigentlich nichts, also vor allen Dingen aus so Diskriminierungsgründen, dass man halt nie jemanden mit Zwang behandeln darf, so, aber es wird permanent halt mit Zwang behandelt, also es wird sozusagen permanent gegen richtig hohe Gesetze verstoßen. Thank you. Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. So sieht's aus. Wir senden hier Mittwoch, am ersten Mittwoch des Monats, abends um 22 Uhr in einer Sondersendung und beschäftigen uns heute mit der Kritik an Psychiatrie und Forensik, eine brutale Form der Ignorierung menschlichen Willens in unserer Gesellschaft. Und ihr hört einen Vortrag, den wir auf den Anti-Knast-Tagen im Herbst 2019 in der Berliner Schule für Erwachsenenbildung im Mehringhof aufgenommen haben. Jetzt geht es weiter mit dem zweiten Teil. Psychiatrie ist halt auch irgendwie tödlich und das klingt irgendwie immer so plakativ, aber es gibt halt ganz viele Wege und ganz viele Menschen, die in Psychiatrien irgendwie sterben. Also einmal halt bei und durch Zwangsmaßnahmen, so, also durch Isolierung, Fixierung. Ist ja klar, dass wenn Menschen besonders viel Gewalt angetan werden, sich Menschen eher wehren oder so. Und es gibt, also jetzt mindestens in den letzten zwei Jahren, gab es mindestens 7 Todesfälle, wo Menschen ganz direkt halt einfach durch körperliche Gewalt, weil Menschen sie fixiert haben, über ihnen standen, dann teilweise noch irgendwie Medikamente ihnen verordnet haben oder auch ein Mensch mit so einem Taser von der Polizei angegriffen wurde und in die Psychiatrie gebracht werden sollte. Also jetzt in 2 Jahren mindestens 7 Todesfälle, es sind wahrscheinlich sehr viel mehr. Das ist ja alles in der Datenschutz- und Schweigepflicht so schön versteckt. Psychopharmaka, also was ja eigentlich so die Standardbehandlung der Psychiatrie ist, lösen halt, also gibt es da auch richtig viele Studien zu oder richtig viele eigentlich Wissen, was halt versucht wird irgendwie zurückzuhalten. Also teilweise ist es mittlerweile so, dass man auf so Antidepressivas merken muss, dass sie erhöhte Suizidalität auslösen, die ja eigentlich irgendwie schützen sollen vor Depressionen. Genau, und Psychopharmaka sind halt irgendwie so ein Problem, dass Leute ganz jung auch teilweise an so einem plötzlichen Herztod sterben können, dass sie aber auch vor allen Dingen über langzeitliche Behandlung eher sterben. Also es gibt Statistiken, dass Menschen, die länger Psychopharmaka nehmen, bis zu 25 Jahre eher sterben können. Weil sie sozusagen auch viele Nebenwirkungen haben, sowas wie, dass sie unglaublich krass an Gewicht zunehmen. Also ich habe so ein Beispiel gerade vor Augen, wo jemand irgendwie in einem halben Jahr 20 Kilo zugenommen hat. Und das geht natürlich aufs Herz und ist total gefährlich. Und sozusagen, dass auch nicht nur ein Medikament verabreicht werden, sondern dass sie häufig gewechselt werden oder sehr viele gleichzeitig verabreicht werden. Das ist halt leider einfach die Regel und nicht so eine Ausnahme und so. Dann ist halt auch in der Psychiatrie, also Suizidalität oder Suizid, ein ganz großes Thema, wo ja immer behauptet wird, die Menschen sind halt so psychisch krank und deshalb bringen sie sich alle um. Ist aber total interessant, dass gerade Menschen, oder was heißt interessant, aber dass gerade Menschen, die in der Psychiatrie sind, sich dort töten oder versuchen zu töten und dass das Risiko, nachdem Menschen entlassen werden, richtig, richtig hoch ist, dass Menschen sich suizidieren, weil sie ja nochmal irgendwie Traumas erleben für viele Menschen. Also es ist ja auch vielschichtig, warum. Auch durch, halt, weil sie Psychopharmaka nehmen mussten oder so. Und von daher sieht man ja auch, dass diese ganze Zwangseinweisung und dass es gar nichts bringt. Also dass sozusagen das eher sogar die Gefahr erhöht, dass Menschen sich suizidieren. Dann sterben Menschen auch durch Unfälle, weil sie halt irgendwie in der Reaktionsfähigkeit eingeschränkt sind, durch Medikamente. Dann ist die Gefahr, von der Polizei getötet zu werden, von psychisch kranken Menschen oder vermeintlich psychisch kranken Menschen erhöht. Also seit 1990 wurden 269 Menschen von der Polizei erschossen und so Kriminologen oder so kritische Kriminologen sagen halt selber, dass so 2/3 eigentlich in irgendwelchen krassen Krisenzuständen waren oder mit denen hätte halt nur anders gesprochen werden müssen und es wurde halt nicht getan und auch so werden halt viele Menschen von der Polizei auch nicht nur durch Schusswaffen oder so, da habe ich aber keine Zahlen, getötet, halt auch bei so Zwangseinweisungen ist ja oft die Polizei mit dabei. Also zu den Zahlen, das ist halt auch voll krass, weil die seit 2001 einfach nicht mehr veröffentlicht werden, wie viele Menschen in Kliniken sterben. Ich habe jetzt hier so Zahlen, da war also 1991 sind 5.120 Menschen einfach nur in Psychiatrien gestorben und 1999 waren das nur 2.637 Menschen. Aber sozusagen hat sich ja das ganze Psychiatriesystem geändert, dass mehr Menschen in Heime untergebracht werden oder so, oder dass so eine Art Dezentralisierung erfolgt, dass genau ganz viele aus den Statistiken rausfallen. Und also dieses, wenn wir jetzt von 99 ausgehen, diese 2637 sind halt rein Menschen, die in der Psychiatrie gestorben sind. Da zählen nicht die Menschen zu, die verlegt wurden auf Intensivstationen oder vorher auch dann noch entlassen wurden. Und es gibt auf jeden Fall in Bochum vom Landesverband der Psychiatrieerfahrenen, die machen das schon seit dem Jahr 2000. Also ich habe hier mal so einen Flyer, das liegt auch vorne alles auf dem Tisch. Also die veranstalten schon die ganze Zeit den bundesweiten Gedenktag der Psychiatrietoten. Und das haben gerade so andere Aktivistinnen mit so aufgenommen und versuchen halt so ein bisschen, also dieses Jahr gab es jetzt eine Demonstration in 5 verschiedenen Städten dazu. Am 2. Oktober ist der immer. Und wir würden halt total gerne nächstes Jahr auch in Berlin irgendwie dazu was machen. Also wenn da Leute Interesse haben, hätten wir da voll Lust, uns irgendwie mit Gruppen oder so auszutauschen, weil das in der Öffentlichkeit einfach kein Thema ist. Und das geht halt vor allen Dingen auch darum, dass wieder gefordert wird, dass diese Statistiken veröffentlicht werden, dass irgendwie klar ist, wie viele Menschen irgendwie durch Suizide sterben, wie viele Menschen irgendwie in Kliniken sterben, wie viele Menschen, die sterben, haben Psychopharmaka genommen. Also dass da einfach politisch auf jeden Fall voll was getan werden muss. Und genau, wir versuchen halt sozusagen mit diesem Tag da einfach irgendwie den mehr in die Öffentlichkeit zu bringen. Dann so kurze Ambulantisierung der Psychiatrie, wo man immer, was ja heutzutage auch dazu führt, dass die Psychiatrie so in so einem ganz guten Licht steht oft, finde ich irgendwie. Sozusagen vor 40 Jahren gab es halt so eine Psychiatriereform, nachdem aufgefallen ist, wie viel gefoltert wird oder wie lange auch einfach Menschen in Psychiatrien untergebracht werden. Also da war es ja noch so eine jahrelange Verwahrung in Psychiatrien. Dann heißt es ja jetzt immer, Leute werden auch zu Hause behandelt und ambulant behandelt und alles ist besser. Aber eigentlich ist es halt so, dass wirklich dieser Apparat verdoppelt wurde. Es gibt halt so Betreuungsangebote, sonst was. Und das bedeutet ja nicht, dass in der Psychiatrie weniger Leute sind. Also die Zwangseinweisungszahlen sind trotzdem weiter gestiegen. So. Und oft hat es halt so einen Effekt von so Drehtür, dass Leute da nicht mehr lange untergebracht werden, schlecht behandelt werden und dann wieder in der Psychiatrie landen. Also so, genau. Und das führt halt auch dazu, dass vor allen Dingen so Menschen, die so schwierig sind oder unangenehm sind, halt eher in die Forensik verlagert werden oder auch in Heime untergebracht werden und dort quasi überhaupt keinen Schutz erfahren oder überhaupt nicht in Statistiken auftauchen. Und das mit den Heimen ist halt so wichtig, weil es geht halt um unglaublich krasse Summen. Es sind einfach Tausende von Menschen, die da untergebracht werden. Dann rüstet sich auch die Psychiatrie immer mit so tollen Konzepten wie Soteria, was halt eigentlich so aus der Antipsychiatrie kommt und bedeutet, dass Menschen so ihre Krisen, so wie sie das halt wollen, durchleben können und sie einfach dadurch begleitet werden oder so. Irgendwie schon ein ganz wertvolles Konzept, dass man sozusagen Menschen nicht, die sich sozusagen an die Institution anpassen müssen, sondern Menschen, die sie begleiten, an sie, was sie halt brauchen. Dass der Mensch halt wirklich im Fokus steht. Und dann gibt es halt so Psychiatrien, die immer so Soteria-Stationen haben. Und in der Praxis bedeutet das so, die Türen sind trotzdem abgeschlossen. Wenn jemand zu verrückt wird oder so, dann wird er auf eine andere Station verlegt. Also sozusagen, dass sozusagen die Psychiatrie immer sich so Aushängeschilder umhängt und das aber gar nicht umgesetzt wird. Also sozusagen Soteria. Aber was das Wort heißt, weiß ich gar nicht. Es sind auf jeden Fall so ganz flache Hierarchien, dass Menschen halt sozusagen einfach begleitet werden. Das gibt es, glaube ich, auch mehr in der Schweiz und so. Aber es ist sozusagen nicht selten, dass jetzt so Kliniken einfach so Stationen haben und sagen, wir machen Soteria. Und das stimmt halt einfach nicht. Oder auch Trialoge, wo das dann heißt, so die Stimmen der Betroffenen werden mehr gehört. Dazu kommen dann die Angehörigen und die Ärzte. Und es wird halt oft einfach nicht auf Augen, oder ich würde sagen, fast nie auf Augenhöhe gesprochen, außer vielleicht so einzelne Menschen, die gute Sachen bewirken. Das heißt ja auch nicht, dass man jeden einzelnen Pflegerin oder Sozialarbeiter angreifen will, aber einfach durch dieses institutionalisierte Prozesse werden diese Menschen nicht den Laden ändern können oder so das Menschenbild ändern können. Und oft ist es halt im Trialog dann auch, dass sozusagen die Angehörigen mit reingezogen werden in die Sichten der Psychiatrie und auch noch sozusagen gegen die Betroffenen wettern, weil sie sind ja so krank und sie müssen sich ja helfen lassen und so. Also ich habe da einfach ein ganz, also so ein, ich finde, das ist so was Vernebeln von auch Machtstrukturen oft irgendwie. Forensik, so ich glaube, das habe ich schon gesagt, also die Plätze haben sich halt fast verdreifacht in den letzten 20 Jahren und dass Menschen halt für sehr viel geringere Delikte schon in der Forensik landen. Und das fände ich halt spannend. Ich bin halt nicht mal so in diesem Anti-Knast oder in so Knast-Aktivismus aktiv. Das würde mich halt voll interessieren, ob dort mittlerweile teilweise weniger Betten sind. Also für Bremen haben wir das gesehen. Also weniger Menschen im Knast untergebracht werden und davon mehr in der Psychiatrie. Weil dort ist ja, kann man ja auch sehr viel weitergehen mit Behandlung. Also ich würde sagen, dass der psychiatrische Einfluss in Knästen noch geringer ist als direkt in halt Forensiken, wo man halt unglaublich krass Menschen therapieren kann oder von ihnen irgendwas verlangen kann und vor allen Dingen sie halt mit Medikamenten ruhig stellen kann, bis kaputt machen kann. Auf jeden Fall ist statistisch gesehen jedes vierte Bett aus der Psychiatrie in der Forensik, was ja schon also völlig, völlig absurd irgendwie ist in so, ja, wie sich das so entwickelt hat. So. Und dann, es lebt halt davon, dass man immer so ein Bild von irgendwelchen Mörderinnen oder Vergewaltigerinnen vor Augen hat, was die Medien ja super produzieren. Aber eigentlich ist es halt, also sind ganz viele kleinkriminelle Menschen da mit drin und sozusagen kommen da in einen Kreislauf, der völlig gefährlich ist. Und ich finde es auch krass, dass teilweise irgendwie 18-, 19-Jährige, also Jugendstrafrecht, in der Forensik landen und sich dort teilweise echt traumatisiert fühlen. Also einmal von teilweise wirklich heftigen Menschen, die krasse Taten begangen haben, aber auch von diesen Strukturen einfach, was dort verlangt wird. Also ich finde die Beschreibung ganz treffend, irgendwie vom Bootcamp zu reden und gleichzeitig vom Kindergarten, weil einfach alles, selbst ob man den Tisch abwischt oder was man da mitmacht und wie man sich da verhält, halt alles ist therapeutisch. Und wenn man nicht mitmacht, gibt es einen schlechten Eintrag in die Akten und dann kommt man halt nicht weiter. So, das, sozusagen, es gibt halt kaum irgendwie so eine Schutzzone, wo man sich zurückziehen kann oder so. Aber es gibt echt also einen krassen Weg von auch, dass Menschen sich in der Psychiatrie, also Allgemeinpsychiatrie, wehren gegen was ihnen passiert und dann bestehen wirklich viele Straftaten oder so Wehren gegen irgendeine Zwangsmaßnahme und landen in der Forensik. So, von daher sind die Wege auch vielschichtig, aber es wird halt trotzdem über Strafrecht, ist halt der Paragraph. Und da muss man ganz klar sagen, dass es sozusagen, es gibt ja dieses, ne, im Zweifel gegen die, für den Angeklagten, dass das sich ganz klar umgekehrt hat, im Zweifel gegen den Angeklagten oder so, weil die ja vermeintlich so gefährlich sind. Und also wenn man sich dann mal, Gutachterinnen schreiben ja dann im Laufe dieses Verfahrens oder kommen dann halt auch in die Forensik später, wenn die gestellt werden, das anguckt, den Verlauf, was, wie Gutachterinnen da Gutachten erstellen. Es gibt halt überhaupt keine Sicherung von Methoden. Also die können so Multiple-Choice-Fragen abfragen oder so. Also es gibt da überhaupt keine Sicherung, auch wie umfangreich was sein muss oder so. Oder so, es gibt auch so einen kritischen Gutachter, der sagt selber so, dass es völlig absurd ist, was in Gutachten am Ende rauskommt. Und das ist ja sowas sehr Langfristiges oder so teilweise ein Leben lang, warum Menschen untergebracht werden. Genau, das ist halt einfach eine Munkelei, was sie so voraussagen aus kleinen Delikten. Also ich kenne so eine Person, die hat halt vermeintlich ihren Ex-Freund gestalkt, so, also wurde halt super die Geschichte draus gemacht, wie eine Frau mit ihrem Ex-Freund umgeht. Und am Ende hieß es so, ja, sie könnte Menschen töten, und zwar den Richter oder die Gutachterin. Und so dafür, das ist dann das, was die Geschichte dieser Gutachterin war, und dafür wurde sie eingesperrt. Für was, also für Sachbeschädigung an einem Auto und jemanden öfters an oder oft anrufen. So. Also das ist halt unglaublich willkürlich und da gibt es überhaupt keinen Schutz für Menschen. Und oft ist es halt auch so, das Erstgutachten kriegen die Leute nicht mehr weg. Also selbst wenn sie dann später irgendwie sich da zusammenreißen in der Klinik oder mitspielen in dem System, sind halt sozusagen diese psychiatrischen Gutachten unglaublich stark und es gibt halt auch einfach kaum Gutachterinnen, die kritische Sachen da schreiben oder machen oder sowas. Oder es gibt dann so eine Frau in Bayern, also Frau Ziegert, ist so zum Beispiel eine kritische Gutachterin und sie wird dann selbst als befangen bezeichnet oder versucht nicht, Leuten beizuordnen. Und selbst von diesen kritischen Leuten gibt es einfach total wenige. Es ist halt einfach eine Darstellungsfreiheit. Mit zum Vollzug an sich kann ich vielleicht noch ein paar Sachen sagen. Also es ist halt auch aufs Pathologische reduziert, ne? Diese Menschen voll, sie sind halt nur die Straftat oder vermeintliche Straftat oder die Sucht oder so. Genau, und dass sie halt also es gibt so ein Stufensystem, so sehr, also alles ist dort hierarchisch, wie irgendwie auch viel so. Also sozusagen so ein 10-stufiges Lockerungssystem und am Anfang dürfen sie halt nicht raus, irgendwann dürfen sie dann, wenn sie sich gut führen und bei allem Scheiß mitmachen und so, kommen sie halt so, weiß ich nicht, erst mit Pflegerinnen raus, dann halt immer weiter so an, bis hin zu, dass Leute so, also ich kenne so einen Fall, also ein Mann, der war auch irgendwie 30 Jahre in der Forensik und der wird jetzt 3 Jahre da gehalten, er muss nur zum Schlafen noch da rein, aber die verdienen trotzdem 10.500 Euro mit ihm und er ist dann halt nachts noch da oder so, aber trotzdem versuchen die alle von ihm zu erfahren und von ihm zu wissen und so. Und ich meine, es ist völlig lächerlich, dass er über Jahre einfach irgendwie raus darf, sein eigenes Leben führt oder so, aber an diesem Laden so gehalten wird. Und viele kommen gar nicht so weit. Also es gibt auch Leute, die haben eine Lockerung, dann geht es ihnen schlechter, dann werden ihnen die Lockerung wieder weggenommen. Oder sie sagen, mir geht es gerade nicht gut, dann kriegen sie noch ein Antidepressivum oder werden nochmal kaputt gespritzt oder so. Also es ist halt schon irgendwie krass, wie schwerwiegend das ist, so dieses Lockerungssystem zu verpassen, zu verlassen irgendwann. Oder auch dieses Führungsaufsicht, also in der Regel ist es so, dass die Leute danach 5 Jahre Führungsaufsicht haben und letztendlich kann ein Joint oder ein Bier oder sonst was dazu führen, dass sie zurückkommen in die Forensik. Also es gab so einen Mann, der auch für ein Bier, also hatte die Auflage, kein Bier zu trinken, was eigentlich, glaube ich, so gut wie standardisiert ist, dass man keine Drogen nehmen darf. Und genau, dafür ist er wieder eingefahren worden. Und ein paar Monate später wurde, ist er im Vollzug in so einer Zwangsmaßnahme gestorben so, oder wurde umgebracht. So. Also völlig absurd, weil er ja schon draußen war und einfach so zurückgeholt wurde. Und die Sprache von Psychiatrie insgesamt, also so, es wird halt nicht von Zwang geredet, sondern von fürsorglichem Zwang. Also so diese Wörter oder diese Scheinheiligkeit von Wörtern oder psychiatrischer Sprache ist schon so absurd. Fürsorglicher Zwang ist dann halt sowas wie Zimmergeburt bis hin zu halt Vorenthaltung von Eigentum, Entzug von Lockerung, Entzug von Freigang, Beobachtung bei Nacht, Fixierung oder fürsorglicher Freiheitsentzug. Also ich finde, also das ist so, ich stolper da immer so drüber. Oder der Kriseninterventionsraum bedeutet halt, wenn man isoliert und eingesperrt wird, so, das ist dann Krisenintervention. Oder so reizarmes Klima ist auch so was ganz Tolles für Psychiaterinnen in der Forensik, wenn man reizarm sich selbst ausgeliefert ist oder im Raum ausgeliefert ist. Oder gibt es auch ein Buch, das heißt Kriseninterventionsraum als Motivationsmittel oder so, also so völlige Umdeutung von was es eigentlich bedeutet. Oder mit Selbstzwang entkommt man dem Zwang, so kann man sich sozusagen selbst, so passiert einem nichts oder so. Und sowas findet man auch in der öffentlichen Literatur über Forensik, so, also das ist völlig irgendwie absurd, so. Ja, also weiß ich nicht, das ist ja irgendwie ein Milieu, was deliktfördernd ist oder man muss halt lernen zu lügen, um da irgendwie durchzukommen. Also es ist halt sozusagen so überhaupt nichts mit Resozialisierung oder so, dass man irgendwie Menschen hilft, so, sondern sozusagen man lernt ja diese Schablone oder das zu machen, was von einem erwartet wird und das hat ja nicht wirklich was mit irgendwie Menschen helfen zu tun. Zu den offiziellen, also einmal gibt es ja die Justiz, die da irgendwie auf die Psychiatrie im Blick hat und dann halt der Senat oder die so Gesundheits also genau vom Senat für Gesundheit so eine Besuchskommission. Und da ist es halt eigentlich so, dass die einmal im Jahr eine Klinik besuchen, also auch in Allgemeinpsychiatrien und in Forensiken und meistens so telefonisch oder schriftlich erreichbar sind, dass Leute Beschwerden schreiben können. Und wir haben halt über 2 Jahre halt immer versucht mit Inhaftierten so, dass die uns ihre Beschwerden geben. Und dann haben wir halt geguckt, wie sie sich da an die Besuchskommission beschwert haben. Und das war tatsächlich in jedem Fall, dass die Beschwerden abgewiegelt wurden. Und ich habe jetzt auch ein Jahr als Patientenfürsprecherin gearbeitet. Das war auch so, jede Beschwerde, die zu mir kam, die ich dann vorgetragen habe, wurde abgelehnt. Also so, ist sozusagen bevor ich manchmal ausgesprochen habe, wurde schon irgendwie eine Ausrede oder irgendwas erfunden. Und da ging es halt auch echt um krasse Sachen, wie das Leute irgendwie, weiß ich nicht, halt zu lange Fixierung, sonst was, dann wird mir immer gesagt, es geht mir nichts an. Oder es gibt immer halt einen Grund, warum die Klinik was macht. So, also wenn da kein, nicht das Interesse ist, was zu ändern, machen ja auch so eine Mandate einfach auch wirklich überhaupt keinen Sinn. Ich fand es halt gut, um Menschen irgendwie besser kennenzulernen oder mehr auch in die Isolationsräume reingehen zu können oder sowas, fand ich irgendwie interessant. Genau. Aber es gibt halt von diesen Besuchskommissionen also einfach keine Sanktionsmöglichkeiten, deshalb ist es halt völlig, völlig absurd. Genau. Es gibt auch viele Inhaftierte, die versuchen, irgendwie so Anzeigen oder sonst was zu schreiben oder auch Menschen, die versuchen, gegen ihre Fixierung in der Allgemeinpsychiatrie vorzugehen. So. Da gibt es jetzt auch so erste Urteile, wo wirklich hohe, also so Leute, die länger als 30 Minuten fixiert wurden, wo halt irgendwie 11.000 bis 20.000 Euro Strafe gezahlt werden mussten von Kliniken. So. Da gibt es nämlich ein neues Gesetz, dass eigentlich nur noch über 30, nicht mehr über 30 Minuten fixiert werden darf und sonst ein Richter drauf schauen muss. Das Problem ist halt so, dass die Richter das halt auch durchwinken. Also es ist halt immer voll absurd zu denken, oh, da gibt es jetzt einen Richtervorbehalt, dass das irgendwie einen Schutz wirklich darstellt oder so. Also es gibt so einzelne Urteile, wo das tatsächlich, wo die durchkamen damit, zu Auswegen oder was irgendwie wirklich wichtig ist, ist halt eine Patientenverfügung. Und ich finde es halt immer krass, dass Menschen immer denken, sie brauchen eigentlich erst, wenn was ist, eine Patientenverfügung. Eigentlich bräuchten wir alle jetzt eine Patientenverfügung, damit das nicht passieren kann, dass überhaupt wir dann begutachtet werden oder wir eingesperrt werden, dass es sozusagen vorher das festlegt. Also hier ist zum Beispiel auch mal eine, oder die im anderen Raum liegt halt, liegen die auch auf dem Tisch, wo man halt irgendwie verschieden, also ein bis mehrere Menschen einträgt, die, wenn man selber für sich nicht mehr in der Lage ist zu entscheiden, entscheiden können, die zum Notar bringen, notariell beglaubigen lassen. Und damit kann man halt verhindern, begutachtet zu werden oder eingesperrt zu werden oder kann halt sozusagen das, was man selber irgendwie möchte, also so manche Menschen gehen ja auch freiwillig in die Psychiatrie, das kann man alles tun, aber man kann halt nicht mehr gezwungen werden, da hinzugehen oder dagegen vorgehen, weil dann ist es auf einmal halt so benannt, wie es auch tatsächlich ist, Körperverletzung, Freiheitsberaubung, was in der Psychiatrie ja eigentlich oft so der Fall ist. Das hat mir vorhin schon angesprochen, dass ich finde wirklich das wichtig aufzuklären, was dieses Therapie statt Strafe bedeutet. Also ich finde so, das ist auch in So Anti-Knast-Kreisen echt eine wichtige Sache. Also ich kenne mehrere Leute, bei denen wurde Paragraph 64 und Paragraph 63 verändert und dann hatten sie halt keine Macht mehr darüber. Und viele, die ja auch dann für einen 64er in die Forensik statt in den Knast gehen, gehen auch freiwillig eher zurück, weil sie sozusagen sich dachten, oh Gott, was ist das hier? So, und dann war es für sie gut, dass sie halt zurückgehen konnten in den Knast. Also es ist unglaublich wichtig, dass mehr Menschen irgendwie versuchen, in Forensiken, in Knästen mit Leuten so Kontakt zu halten und so, aber was halt auch einfach total wichtig ist, oder ich finde, was ich ja vorhin am Anfang schon meinte, in Deutschland fehlt, dass wir halt Selbsthilfestrukturen aufbauen oder versuchen, dass es gar nicht erst so weit kommt, dass Menschen in die Psychiatrien gehen müssen oder in Psychiatrien kommen oder sozusagen auch vom Freundeskreis so fast abgeschoben werden in Psychiatrien. Und dass es halt gerade aus so herrschaftskritischen Kreisen total wichtig ist, dass wir Räume schaffen, wie es uns selber geht, wie sich mit psychischer Gesundheit oder was ja voll so ein Mittelpunkt ist, wie wir in die Welt gehen, wie wir handeln, unsere Handlungsfähigkeit, dass es da sehr viel mehr Räume gibt. Also ich empfinde linke Szene oft auch als hart oder muss klarkommen oder so und dass es das echt braucht. Und also in Amerika gibt es da schon irgendwie eine ziemlich coole Bewegung, so. Das heißt zum Beispiel das Icarus-Projekt, die sich sehr viel mit politischer Arbeit und Widerstand und Antipsychiatrie im Kontext beschäftigen. Die haben halt auch mehrere Broschüren rausgebracht. Also ich habe hier so ein paar bei, die liegen auch im anderen Raum. Und es gibt es halt fast nur auf Englisch bis jetzt übersetzt. So, es gibt so ein paar Leute, die versuchen, die auf Deutsch zu übersetzen. Und da können sich sozusagen auch so Aktivistinnenkreisen viel von abschauen. Und genau, dann gibt es halt so irgendwie schon psychiatrieerfahrene Bewegungen. So, also Bundesverband der Psychiatrieerfahrenen, die auf Landesebene halt auch immer so Gruppen haben. Also bundesweit gibt es, glaube ich, da 1500 Mitglieder im Bundesverband der Psychiatrieerfahrenen, die auch, also das ist auch so ein Projekt, die zum Beispiel zu Suizidalität, da liegen auch Flyer drüben, ein Projekt gebaut haben, also eine wirklich völlig unabhängige Beratung für Menschen, die in Krisen sind. So. Aber ich finde, es braucht halt irgendwie so echt Mutorte abseits von der Psychiatrie und da, finde ich, braucht es ganz viele Strukturen irgendwie in der linken Szene irgendwie. Und dann, also abschließend möchte ich noch den Satz sagen, der ja so in den 70ern auch so was sehr Plakatives war, aber so anstatt irgendwie das Politische privat gemacht wird, muss das Private wieder politisch werden. So. Und das finde ich so ein Satz, der so immer noch sehr, sehr gültig ist. Genau, das wäre es so von mir. Thank you. Radioaktiv Berlin, rund um die Uhr zu hören, zusammen mit anderen Sendungen von Studio Ansage im Internet-Livestream. www.radio-metropolis.de Ja, ihr hörtet heute einen Mitschnitt von den Anti-Knast-Tagen 2019 zur Kritik an Psychiatrie und Forensik. Es gibt einen Arbeitskreis, der Psychiatriegewalt stoppen will, und wer da weitere Informationen sucht, kann sich zum Beispiel im Internet im Gefangeneninfo informieren. Das ist einfach gefangeneninfo.info, wenn ihr da draufklickt und dann da weiter sucht. Zum Beispiel gibt es einen Gründungsaufruf zur Kampagne Weg mit dem Paragraf 63 Strafgesetzbuch, über den wir ja hier einiges heute gehört haben. Oder wer Kontakt zu der Kampagne, zu dem Arbeitskreis aufnehmen will, der schreibt eine E-Mail an ak-psychiatriegewalt-stoppen@web.de. Ich wiederhole die E-Mail-Adresse nochmal: ak-psychiatriegewalt-stoppen@web.de. Gerade hörten wir Kirk Winstein with Dream in Motion. Und die Sendung ist fast zu Ende. Gleich folgt hier das Rocklabor mit Ina Kaas. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir auch einen Podcast und einen Webblog und alles Mögliche betreiben, sodass ihr diese oder andere Sendungen von uns nochmal hören könnt. Im Internet ganz leicht zu finden unter radioaktivberlin.nostate.net. Ich wiederhole das nochmal: radioaktivberlin.nostate.net. Und das letzte Wort in dieser Sendung hat wie immer der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal, seit 1981 politischer Gefangener wegen seines unbeugsamen Journalismus, den er gegen Rassismus, Polizeigewalt und viele andere Widrigkeiten bis heute aufrechterhält, auch aus dem Knast heraus. Wir denken, da haben wir heute Nachmittag in unserer regulären Sendung um 16 Uhr drüber geredet, dass er gute Chancen hat, in den nächsten 1, 2, 3 Jahren freizukommen. Hoffen, dass er uns dann auch mal hier besuchen kann und vielleicht selber an diesem Mikrofon etwas in den Brandenburger oder Berliner Äther auf der 88,4 oder der 90,7 in Potsdam zu sagen. Aber bis dahin wird wahrscheinlich noch etwas Zeit vergehen, deswegen hier ein alter Jingle mit ihm. Ich verabschiede mich, macht's gut, tschüss und viel Spaß mit dem Rocklabor, was gleich folgt. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal.